Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Itipiso bhagava arahan samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavilu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko upanayiko pachattam veditambo vinuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samichipatipanno bhagavato savaka sangho yaditam chattari purisa yugani atta purisa pugala ese bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa ti evang buddhaṃ sarantānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe satiyati. So, gestern haben wir angefangen, die Erklärung über Anapanasati, die vier Übungen von Anapanasati. Es ist wichtig zu verstehen, dass in den Agamas wird meistens Anapanasati erklärt durch 16 Übungen. Diese 16 Übungen dann umfassen ganze Bereich von Anapanasati-Übung als vier Grundlagen der Achtsamkeit. Hier ist ein Beispiel und in Satipatthana Sutta, zweite Beispiel, haben wir nicht 16 Übungen, wir haben nur vier Übungen. Weil da ist, dadurch wird erklärt, nur durch Anapanasati, hier wird erklärt, nur die Übung von Achtsamkeit gegenüber Körper. Nicht Achtsamkeit gegenüber Gefühl, nicht Achtsamkeit gegenüber Geist, nicht Achtsamkeit gegenüber Geistesfaktoren. Wir haben schon erklärt, dass es gibt einen Grund dafür. Im Falle von Satipatthana Sutta wird dann die Achtsamkeit gegenüber Gefühlen und Geist und Geistesfaktoren erklärt durch andere Übungen, nicht durch Atmen. Und hier, wie der Titel selbst sagt, unsere die Aufgabe hier ist zu erklären, die Meditation über Körper. Das ist das Thema. Wir haben schon erklärt, dass diese Meditation über Körper ist sozusagen Einstieg in Satipatthana-Praxis. Ohne diese Meditation, Satipatthana-Praxis kann nicht erfolgreich geübt werden. Wir haben schon erklärt, der Grund. Der Grund dafür ist, dass unsere deutlichste Objekt der Identifikation mit selbst ist Körper. Jetzt der feinere Körper, was Atmen, Atem bedeutet. Atem ist feinere Teil des Körpers, ist dann noch deutlicher als alle anderen Teile ein Objekt von Anhaften, von Identifikation. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Atem, es ist nicht zufällig, dass Atem und Atman, klingen sehr ähnlich, die haben auch sehr ähnliche Bedeutung. Diese Selbst in den Upanishaden, wie wir erklärt haben, auch in griechischer Philosophie, Pneuma, wird mit Atem, wird mit Atem erklärt. Jetzt, wie wir schon auch erklärt haben in der indischen Philosophie, Atem wird mit Brahman, höchste Gottheit, zusammengebracht. Das ist sozusagen höchste Gedanke von den Upanishaden ist, das eben bist du, Atman ist nichts anderes als Brahman. Und wie in Maitri Upanishad und so weiter wird dann auch gesagt, dass Prana ist nichts anderes als Brahman. Jetzt aber, Sie haben selbst erlebt, dass diese Atmen, Einatmen, Ausatmen ist ein dynamischer Prozess. Einatmen, Ausatmen, ist ein Prozess, in dem unsere Ganze sich beteiligt. Das haben wir schon erklärt. Wir atmen ein und aus, indem wir Körper und Geist zusammen haben. Und beide Körper und Geist sind die Grundlage für den Prozess von Einatmen und Ausatmen. Deswegen auch wird Atem mit dem Ganzen identifiziert. Und das Ganze ist nichts anderes als ich oder Gott. Höchste Gott. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wenn wir einatmen und ausatmen, wir erfahren sozusagen das Ganze von unserer Persönlichkeit. Alles, was wir sind, ist in diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen beteiligt. In der nördlichen Tradition, wir haben insofern versucht, angefangen zu erklären, diese vier Übungen nach der Erklärung, dass wir in Visuddhimagga finden, und das ist dann die orthodoxe Tradition von Mahavihara in Sri Lanka, wie sie sich dann in den südasiatischen Ländern verbreitet hat. Aber es gibt natürlich viele andere Traditionen, die andere Interpretationen von Atemmeditation haben. In dem Atemmeditation ist sozusagen wichtigste oder eine von den wichtigsten Meditationen in Buddhismus überhaupt und nicht nur im Buddhismus, auch in Yoga. Atmen, wie indem es das Ganze von unserem Wesen sozusagen darstellt, ist angesehen als die höchste Meditation, die beste Meditation, die Meditation, die der Tradition nach, auch Theravada-Tradition, durch so wie vermittelt durch 16 Übungen, soll zu vollem Zustand von Erwachung führen. Diese, wenn man nach den 16 Übungen von Anapanasati übt, so soll man, es ist genügend, man braucht nicht den Objekt zu wechseln, indem man atmen, sich in Atmen vertieft und dann forscht die Grundlagen von Atmen, das ist dann Körperlichkeit und Geistlichkeit, die zwei Bestandteile von unserem Selbst, wenn wir das so nennen können, die dann Atem sozusagen zusammenbringt. In Atmen finden wir dann die Totalität von unserem Wesen. Deswegen kein Wunder, dass Atem wird als Ich oder Atman repräsentieren oder als Seele. Und diese Interpretation ist die nicht nur in indische Philosophie, auch die Sufis, Ruha, Ruhi, diese Seele, deine Seele ist meine Seele, die Mystiker, jüdische, arabische, persische, indische, alle hatten diese Ansicht, dass diese Seele, was als Pneuma oder Ruach oder Atem dargestellt wird, das ist unsere wahre Selbst. Das ist, wahre Selbst ist das Ganze, das ich nicht, das alles enthält. Sehr wichtig zu verstehen. In diesem Sinne, wie wir gesagt haben, wie in Anapana Samyutta erklärt und so weiter, diese Meditation über Atmen ist die Meditation von Tathagata. Meditation von Tathagata in dem Sinne auch, dass Tathagata ist einer, der ist gegangen in die Soheit. Und Soheit ist dann in der, oder Leerheit ist dann im Buddhismus, im absoluten Sinne haben wir davon schon gesprochen, ist alles, ist das Ganze, was wir erleben. Dann statt alles im Sinne von Atman, kommt dann alles im Sinne von Leerheit. Und für die Verwirklichung von Leerheit von einem Selbst, wie alle Studenten von Buddhismus wissen, der Buddha hat statt Atman dann von Anatman gesprochen, statt Atta von Anatta. Ich erinnere mich, in Sri Lanka gab es einen amerikanischen Mönch, der früher in Indien ein Yogi war, dann kam er nach und im Yoga Ashram, sie haben ihm einen Namen Atman gegeben. Dann kam er nach Sri Lanka und sein Lehrer, der Jnana Rama, hat ihm Namen Anatman gegeben. Anatta. Also Atta wird dann im Buddhismus Anatta. Selbst wird zu Nicht-Selbst. Und wieder der beste Weg in der Tradition, diese Nicht-Selbst zu verwirklichen, genauso wie Selbst, ist wieder Atem, Atemmeditation. durch Atemmeditation, indem man durch Atemmeditation erlebt das wahre Selbst in Buddhismus, erlebt man durch Atemmeditation wahre Nicht-Selbst. Wahre Nicht-Selbst, was dann in höchsten Sinne nichts anderes als Leerheit ist. Da ist die Wichtigkeit von dieser Atemmeditation. Es ist der beste Weg, nicht selbst zu verwirklichen, in sich selbst. Und in dem Atem hat einen direkten Bezug zu den fünf Aggregaten von Existenz, die unseren Selbst gestalten. In diesem Sinne ist auch Atem die beste Meditation. Dann, deswegen ist es Einstieg in Satipatthana. Und Satipatthana, wir haben schon gesagt, in der Satipatthana Sutta ist der einzige Weg zur Reinheit der Wesen. Und Ziel allen Religionen ist diese Reinheit von Wesen zu verwirklichen. Deswegen muss man verstehen, diese Übungen sind nichts anderes als Übungen, damit der Yogi erfährt unmittelbar diese Reinheit des Wesens. Reinheit des Wesens besteht eben, so der Buddhismus, nicht in Verständnis von Selbst, sondern in Verständnis von Nicht-Selbst. Nicht selbst heißt von etwas, was mit Essenz versehnt ist, in den fünf Aggregaten, die uns gestalten. Und in diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen, die fünf Aggregate kommen am deutlichsten zum Ausdruck. Warum ist es so? Nach der buddhistischen Philosophie, Sie finden das auch in Visuddhimagga, der Atem ist nichts anderes als geistgeschaffene Materie, geistgeschaffene Körperlichkeit, Chitta-Ja-Rupa. Indem es geistgeschaffene Rupa ist, ist es, wir kommen, nächste Übung sind dann die vier Körperstellungen. Die Körperstellungen sind auch nach der buddhistischen Philosophie genauso wie Atem geistgeschaffene Körperlichkeit. Wie wir unsere Körper halten, nach der buddhistischen Philosophie, ist körperliche Ausdruck des Geistes, Kaya Vinyati. Wie wir auch sprechen, ist dann körperlicher Ausdruck des Geistes nichts anderes. Und Atmen ist auch körperlicher Ausdruck des Geistes. Durch der intelligente Yogi eben durch diese körperlichen Ausdrücke des Geistes dann sieht am klärsten die Tatsache, dass diese Körper ist nichts anderes als als zum Ausdruck bringen die Zustände des Geistes. Darf ich kurz was zum Verständnis fragen? Chitta haben Sie davor verwendet und jetzt... Chitta Ja Rupa. Ja heißt und, geboren. Und Chitta. Kaya Vinyati. Kaya Vinyati und Chitta. Vinyati mit Vinyana zusammen. Kaya Vinyati und Vachi Vinyati. Zwei Sorten von Manifestationen. Hm? Ist das ein anderes Bewusstsein? Nein, das ist die Körperlichkeit, die direkt durch Körper geschaffen wird. Hm? Die direkt bringt Geist zum Ausdruck. Hm? Ist das klar? Also, wie wir atmen, bringt am deutlichsten zum Ausdruck, wie wir unseren Geist und Körper benutzen, wie wir das Ganze, die Totalität von unserem Selbst dann diese Atem, wie wir schon gesagt, in indischer Philosophie, auch in China, diese Atem ist auch ein Synonym für Prana. Und pranische Körper ist diese subtile Körperlichkeit. Hm? Indem man wir haben schon gesagt, die Natur des Geistes und ist, dass es wird subtil mit subtilen Objekten, es wird grob mit groben Objekten. Dieselbe, das ist ein Wunder von unserem Universum, dieselbe Objekte, wir werden anders wie erfahren, je nach dem Zustand des Geistes. Obwohl die Objekte sind dieselbe Objekte, nach dem Zustand des Geistes werden sie anderes erfahren. Auch das ist am deutlichsten eben in Betrachtung von Atmen. Diese Tatsache, wie sich unser Geist ändert nach der Wahrnehmung von dem Objekt, ist am deutlichsten zu sehen in Meditation über Atmen. Die Atmung, indem die Atmung sich ändert, ändert sich auch die Qualität des Geistes. Und indem die Qualität des Geistes sich ändert, ändert sich auch die Qualität von Atmung. In diesem Sinne ist der Atem deutlichste Ausdruck für die Natur für Verständnis oder ist der beste Weg zur Untersuchung von unserem Geist, indem es direkt von dem Geist geschaffen wird, direkt bringt sozusagen äußerlich Zustand des Geistes zu unserem Verständnis und ist auch im ganzen Körper, indem es ganzen Körper durchströmt, ist es auch mit unserer ganzen Körperlichkeit eng verbunden und untrennbar. Die Erfahrung von Atmen ist auch untrennbar von Qualität von unserer Körperlichkeit, von Erfahrung von unserer Körperlichkeit. Also die geistgeschaffene Körperlichkeit, so wenn wir sprechen von Theravada Abhidharma, ist eine von vier Körperlichkeiten, die wir in unserem Körper, die sich in unserem Körper befinden. Karma beschaffene Körperlichkeit, die Geist geschaffene Körperlichkeit, dann Feuer oder Klima geschaffene Körperlichkeit und die Körperlichkeit geschaffene durch Nahrung. Diese Körperlichkeiten sind alle durchgedrängt durch unsere geistgeschaffene Körperlichkeit. Die bringt unsere Körperstellung zum Ausdruck und die bringt auch Atmen zum Ausdruck. Wenn wir atmen, beteiligt nach der Erklärung von Abhidharma Kosha, und es ist wichtig, indem wir das ermöglichen, dass wir besser verstehen unseren Text. Wir haben zwei Sorten von Atmen, von Atem oder Atmung. Yogacara Bhumi Shastra und andere Schriften vom nördlichen Buddhismus immer sprechen davon. Aber man findet das nicht in Visuddhimagga, Patthisambhidamagga. Hauptatmen, das wir spüren, ist Atem, das kommt in unsere Körper durch die Nasenlöcher, dann geht durch diesen Atemapparat, Anfang von Atemzug wird gesagt in Visuddhimagga, ist in den Nasenlöcher, Mitte ist in Brust, Ende ist in Bauchregion oder Unterbauch. Das ist dann dieser Atemprozess nach der Erklärung von Visuddhimagga. Das dann soll der Meditierende soll das dann wahrnehmen an Anapananimitta. Das ist Anapananimitta, gestern haben wir schon erklärt, ist die Stelle, wo der Yogi Atem berührt. Es gibt keine Erfahrung von Atem ohne Berührung von Atem. Wie wissen wir, dass wir atmen? Indem wir Atem berühren, indem wir Atem spüren und indem wir Atem unterscheiden. Drei Faktoren, durch denen wir wissen, dass wir atmen. Wir berühren Atmen, wir fühlen oder spüren Atem und wir unterscheiden Atem. Und wenn wir ihn vermissen? Wenn wir ihn vermissen, dann Atem ist trotzdem da. Wir werden darüber sprechen. Atem ist immer da. Aber was wir normalerweise sehen, ist grobe Atem, diese Einatmen, Ausatmen. nach der Erklärung von Abhidharma Kosha und was wir im chinesischen Buddhismus, im tibetanischen Buddhismus finden, es gibt zwei Sorten von Atem. Diese grobe Atem, das geht, das in Visuddhimagga erklärt wird, das kommt in unsere Körper durch Nasenlöcher, dann ein Zug ist von, fängt an in den Nasenlöchern, Mitte in Brust, Ende in Bauch, dann wieder ausatmen, Anfang in Bauch, Brust, Mitte, Ende in den Nasenlöchern. So wird erklärt in Visuddhimagga, nicht wahr? Sie haben gelesen. Jetzt aber gibt es feinere Atem. Feinere Atem ist das Atem oder der Atem. Der Atem, na prima. Der Atem, der durch der jede Por von unserer Haut atmet ein durch und atmet aus. Diese Atem dann verdrängt den ganzen Körper, so durchdringt den ganzen Körper. Dann in der nördlichen Tradition ist, wenn wir einatmen und ausatmen, sollen wir auch diesen Atmen wahrnehmen. Und wie machen wir das? In Theravada-Tradition wird erklärt, es gibt den Prozess von Einatmen, Ausatmen. Ich habe gestern mich danach gerichtet und ich erkläre meistens Atemmeditation nach dieser Regel, so wie Visuddhimagga erklärt. Visuddhimagga erklärt, wie ich gestern erklärt habe, es gibt drei Faktoren von dem Prozess von Anapanasati. Einatmen, Ausatmen und Anapananimitta. Anapananimitta ist nichts anderes als Berührungsstelle, wo wir einatmen und ausatmen erfahren. Beste Berührungsstelle nach den Schriften ist entweder Spitze von der Nase oder obere Lippe, weil da diese Berührung von dem Atmen am deutlichsten wahrgenommen wird. Und es ist auch der Platz, wo diese grobe Atmen am deutlichsten in unseren Körper hineinströmt. Deswegen die meisten Lehrer, und das ist die Tradition, wenn man sich an Atmen konzentriert, man soll sich an den Nasenlöchern finden, die Stelle, wo Einatmen und Ausatmen am klarsten wahrgenommen wird, und dort bleiben. Das ist dann verglichen mit in Visuddhimagga, weil in dieser Tradition diese Technik sehr, sehr wichtig ist. Es gibt, Sie finden viele, viele Beispiele, um das zu erklären. Beispiel von Säge, Beispiel von Schwung, wie sagt man? Swing. Schaukel. Schaukel. Beispiel von Schaukel, Beispiel von dem Torwacher. Torwächter. Für diese Tradition ist es unheimlich wichtig. Weil, warum? Weil der Prozess von Einatmen und Ausatmen wird erklärt in vier Schritten. Gestern haben wir nicht davon gesprochen, aber wenn man diese Tradition verstehen möchte, muss man diese vier Schritte verstehen. Erster Schritt ist Ganana. Ganana heißt zählen. Zählen ist die Voraussetzung, dass der Geist nicht sich mit anderen Objekten beschäftigt, aber bleibt bei dem Atmen. Nur wenn der Geist bei dem Atmen bleibt, kann man die Voraussetzungen für Meditation erreichen. Wir haben schon davon gesprochen, Kaya Viveka, Chitta Viveka. Der Geist wird sich nicht den äußeren sinnlichen Objekten widmen und bleibt bei Meditationobjekten. Deswegen, der Meditierende muss erst Faulheit wegschaffen, damit er sich eifrig dem Atmen widmet und nicht seinen eigenen Träumen. Die beste Methode, damit man das erreicht, ist einfach Atem zählen. Dieser Schritt ist gemeinsam in nördlicher Tradition, Sie finden dasselbe in Abhidharma Kosha, Yogacara, Bhumishastra und so. Man fängt an, die Meditation an Atem, indem man einatmen und ausatmen zählt. Unterschied ist, dass in der nördlichen Tradition nicht nur einatmen, ausatmen, das ist sehr wesentlicher Unterschied, aber zwischen Einatmen und Ausatmen gibt es zwischen Atmen und zwischen Ausatmen und Einatmen gibt es zwischen Atmen. Diese Zwischenatmen, wenn man sich ihnen nicht widmet, es wird nie die Meditation an Einatmen und Ausatmen beeinflussen können. Nur wenn man sich diese Lücke widmet, dann wird es klar. Ich habe jetzt in den Interviews immer erklärt, für den Meditierenden wichtigste ist zu verstehen, dass die Konzentration ist wie eine Lupe. Was immer man durch Lupe sieht, wird zu klarem Objekt. Wenn die Konzentration sich verbessert, dann wenn man sich widmet den verschiedenen Wahrnehmungen im Körper, die werden zu klaren Objekten. Wenn man sich den Geräuschen außen widmet, die werden zu klaren Objekten. Wenn man sich eigenen Gedanken widmet, die werden zu klaren Objekten. Um den Geist zu schützen von dieser Affentendenz, folgen alle möglichen Objekte, die erscheinen, dann, wie schützt sich der Meditierende? Zählen. Jetzt, Unterschied ist, dass Zählen heißt einatmen, ausatmen, aber in der nördlichen Tradition, es gehört dazu auch diese Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen. In dieser Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen geschieht eben feinere Atem. In dieser Lücke wird man dann imstande sein, auch wahrzunehmen, wie alle Poren von unserer Haut sich beteiligen an diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen. Bitte achten Sie daran. In diesem Sinne, die nördliche Tradition ist viel näher zur Tradition von indischen Yoga, wo diese Kumbhaka-Stadium, das Stadium von zwischen Einatmen und Ausatmen, ist das wichtigste Stadium von Pranayama, von Atmenübungen. In Theravada-Tradition, indem man sich dieser Lücke nicht widmet, sie wird nie zu klarem Objekt und hat dann spielt in der Meditation überhaupt keine Rolle. Jetzt, wenn man sich diese Lücke widmet, wird man dann wohl imstande sein, diesen feineren Atmen, dann wird dieser Körper wird gesehen wie eine wie Reife, wie sagt man? Reifen. Reifen, die sich ausdehnen und wieder platziert und wieder zusammenzieht. Ausdehnt und zusammenzieht. Ausdehnt und zusammensieht. Das ist dann diese, deswegen wurde das mit Atman oder mit Pneuma, das ist dieses subtile Atmen, subtile Atem. Gibt es auch eine Lücke nach dem Ausatmen? Nach dem Ausatmen, nach dem Einatmen, zwischen Einatmen und Ausatmen, zwischen Ausatmen und Einatmen. Das heißt, zwischen Atem. Wenn Einatmen und Ausatmen lang ist, diese Lücke wird kurz. Wenn Einatmen und Ausatmen kurz ist, wird diese Lücke länger. Und meistens, ich habe schon erklärt, wenn der Geist und der Körper zur Ruhe kommt, wird Atem lang und sehr komfortabel. Wenn die Konzentration besser wird, dann wird wieder Atem sehr kurz, weil es gibt dann, durch Konzentration wird Atem verfeinert und wird sehr, sehr kurz. Wenn man sich dann dieser Lücke widmet, dann wird dann diese Lücke sehr, sehr deutlich. Durch kurze Atmen wird diese Zwischenatmen sehr lang. Durch lange Atmen wird Zwischenatmen sehr kurz. So wird es erklärt und so sollte man auch erfahren. Dann arbeitet man mit sehr feinen Objekten. Indem man mit feinen Objekten arbeitet, ist es leichter für den Geist, sich zu konzentrieren, in tiefe Konzentration zu kommen. Aber zählen hier wird komplex. Also Zahlen. Ne, zählen, am Anfang arbeitet man mit groben Atmen. Okay. Ja. Weil um diesen Zwischenatmen klar zu sehen, die Voraussetzung ist, dass man schon gewisse Konzentration entwickelt hat und dass der Geist nicht Sati von Einatmen und Ausatmen verliert. Wir haben schon gesagt, in der nördlichen Tradition wird erklärt, erster Feind von Meditation, Faulheit. Zweiter Feind, Verlieren die Achtsamkeit gegenüber Einatmen und Ausatmen und die Instruktionen darüber, wie man, was man in der Meditation machen soll. Das heißt, nur dann, indem Sati kontinuell wird, wird man imstande sein, die Unreinheiten des Geistes zu beseitigen. Sonst kommt man nie dazu. Dann entweder schläft man oder denkt man an etwas anderes und man erfährt nicht dieses wunderbares unbeschreibliche Gefühl von Leerheit des Geistes. indem wir in diesem Schrift wird immer von Leerheit des Geistes gesprochen, von dem Zustand, wenn die Gedanken gehen weg. Deswegen erkläre ich das. Das ist sehr, sehr nützliche Hilfsmittel, um das, was hier erklärt wird, zu verstehen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den vier Übungen, die wir angefangen haben. Und dann, ich erkläre das, was ich jetzt erwähnt habe, auf Grundlage von den vier Übungen, die wir angefangen haben und nicht zu Ende erklärt. Wir haben erklärt, erste und zweite Übung, mit langen und kurzen Atmen, nicht wahr? Wir haben auch erklärt, dass diese vier Übungen eigentlich sind drei Übungen, in dem entweder Atem ist lang oder ist kurz. Wenn ist kurz, kann nicht lang sein. Wenn ist lang, dann soll nicht kurz sein. Kann nicht kurz sein. Wir können nicht mit langen Atmen arbeiten, wenn wir kurz Atmen haben. Wir können auch nicht mit kurzem Atmen arbeiten, wenn wir lange Atmen haben. Und man soll nicht forcieren, atmen, dass es lang wird oder kurz wird, wie man es in Yoga macht. Wir haben schon am Anfang erklärt, dass in den Worten von Abhidharma Kosha diese Übung Anapanasati gibt es nur im Buddhismus, indem man nicht lange oder kurze Atmen forciert, sondern nur durch Achtsamkeit bearbeitet man Atmen. Man nicht entscheidet, ob es kurz wird oder lang wird. Beobachtet meinst du, oder? Beobachtet. Aber wie wir schon gesagt haben, diese Beobachten ist auch willkürlich. Indem man Eifer über den Atem übt, wird man auch Freude über langen oder kurzen Atmen, man hat Eifer, dann bleibt man bei den Atmen, dann erfährt man Freude und dann distanziert man sich von den Freude, lässt die Freude los. Das sind die Schritte, in denen der Meditierende in vollkommener Klarheit mit Verständnis weiß, dass er lang oder kurz einatmet. Er weiß das, indem er willkürlich Eifer über diese kurze oder lange Atmen übt. Nur wenn er mit Eifer und Begeisterung Atmen betrachtet, wird er dann, indem er nicht von anderen Sachen abgelenkt wird, wird er dann Freude erfahren können in den langen oder kurzen Atmen. Das ist dann Piti. Das ist dann Piti. Piti, ja. Und Sukha. Die kommen zusammen. Piti und Sukha in diesem Zustand lassen sich nicht trennen. Nur in dritte Jhana, dann die Piti geht weg. Aber bevor man in Jhana geht, in angrenzende Sammlung, erste Sammlung, zweite Sammlung, immer Piti und Sukha zusammen. Sie können sich nicht trennen. Niemand kann sie trennen. Das ist die Dharmata von diesem Zustand. Also indem man so arbeitet, dann bleibt der Geist bei dem Atem, denn Faulheit wird überwunden und diese Sati, Achtsamkeit gegenüber Einatmen und Ausatmen Züge, geht nicht weg. Dann kann man tief gehen in Beseitigung von den unheilsamen Zuständen von Geistes, sonst nicht. Warum kann man es so machen? Weil durch Kontinuität in Achtsamkeit kommt Wissensklarheit. Nur wenn Wissensklarheit da ist, kann man die Feinde der Meditation, Schläfheit und Aufgeregtheit beseitigen. Alle Feinde der Meditation kann man zusammenfassen als Trägheit oder Unruhe. Und Unruhe. Aufgeregtheit. Die kann man nur beseitigen, indem Achtsamkeit Kontinuität hat und Wissensklarheit zum Ausdruck kommt. Wissensklarheit zum Ausdruck kommt durch Kontinuität in Sati-Übung. Dann kommt man im Zustand von Samadhi, in dem man immer den gleichen Geist gegenüber dem Objekt, verfeindeten Objekt, übt. Man wird dann nicht zu viel Anstrengung bei Betrachtung von dem Objekt anwenden, auch nicht zu wenig Anstrengung. Dieser Geist will dann spontan fließen mit dem Objekt. Das ist dann Zustand von Samadhi, den zu erreichen ist. Nur wenn auf Grundlage von Kontinuität, von Sati, Wissensklarheit, sieht die Unreinheiten des Geistes, sobald sie erscheinen. Wenn Licht der Weisheit da ist, ich erkläre immer, dann dieser Dieb von Unreinheiten des Geistes kann sich nicht durchsetzen, er geht einfach weg. Wenn Sie in einem Raum ein klares Licht haben, das nicht wackelt, und alle Raum ist sehr klar, ist erhellt. In diesem Zustand, der Dieb wagt nicht zu kommen. Ist nicht möglich. Der dann läuft weg, so wie ein Maus, wenn die Katze im Raum ist. Kann sich nicht behaupten. Dann wird der Geist gleichmäßig. Und das ist die jede Samadhi. Es gibt keinen Zustand von Samadhi im Sinne von einem heilsamen, von Einspitzigkeit des Geistes, des heilsamen Geist, kann nur existieren zusammen mit dieser Gleichmäßigkeit oder Balance des Geistes. Und das kann nur zustande kommen durch Wissensklarheit. Deswegen diese Upekkha kann man sich nicht entscheiden, ich werde Upekkha eben. Upekkha kommt durch diese Wissensklarheit. Niemand kann sich entscheiden, ich übe Upekkha. Dann ist es nicht Upekkha, dann ist es Miccha. Falsche Upekkha. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit und Gleichmut ist nicht dasselbe. Hm? Gleichgültigkeit ist nicht Zustand von Weisheit. Gleichmut ist Zustand von Weisheit. Und Dhyana und Weisheit kommen zusammen eben durch diese Gleichmut. Hm? Damit Gleichmut zustande kommt, muss man loslassen. Und loslassen kann man nur, wenn der Geist klar ist, wenn der Geist konzentriert ist und Gleichmut hat. Wenn der Geist nicht klar ist, konzentriert ist und Gleichmut hat, kann man nicht loslassen. Man will loslassen, aber das ist nicht loslassen. Das ist Dummheit einfach. Also kommen wir dann zu dritten Übung. Dritte Übung ist Sabbakaya Patisamvedi Asasukamiti Sikhati. Er übt sich so oder er lernt so: Ich werde einatmen und dabei ich werde einatmen und ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Atemkörper, er hat übersetzt, aber in der Tat in Pali spricht man nicht von Atemkörper, sondern Sabba Kaya Patisamvedi Asasi Samiti Sikhati. Das ist nicht gute Übersetzung. Nicht Atemkörper, sondern nur Körper. Er hat das, sehen Sie, Sabba Kaya Patisamvedi Asasi Samiti Sikhati. Ich werde ausatmen und dabei den ganzen Körper erleben, nicht Atemkörper. Das war immer verwirrend, dieser Atemkörper. Atemkörper ist nicht da. Das hat er einfach zu... ist überhaupt nicht da. Gibt es und, einen Atemkörper? Weil Sie hatten gesagt gestern, es gibt drei Körper, Atemkörper, Namakörper und Rupakörper. Atemkörper gibt es auch, natürlich. Okay. Atemkörper ist dann der ganze Zug von Einatmen und Ausatmen von Anfang bis Ende. Hm? Und im Sinne von Vipassana, Atemkörper ist, sind die Kalapas, hm? Die diese Geist geschaffene Rupa, hm? Was Einatmen und Ausatmen ist, gestalten. Das sind nicht, es ist nicht eine, Körper heißt nicht eine Sache, aber viele Sachen zusammen. In diesem Sinne, es ist verwandt mit Skanda oder Kanda. Körper ist nicht etwas, eine Sache, sondern viele Sachen zusammen. So wie unsere Körper sind viele schöne Sachen zusammen. Und Deswegen sagt man auch, Körper von Körperlichkeit und Körper von Geistlichkeit. Und man sagt auch, Synonym ist Kalapa. Kalapa von Körperlichkeit und Kalapa von Geistlichkeit. Kalapa hat auch diese Bedeutung von Körper. Aber Kalapa auch bedeutet Moleküle. Oder wie kann man übersetzen? Diese Atom. Atom von Körperlichkeit. Die Körperlichkeit versetzt sich in Atomen. Oder Kalapas. Atomen ist nicht gute Übersetzung. In der Tat, diese Kalapa ist sehr interessant. Die moderne Physik kommt sehr nahe zu dieser Einheit, Grundeinheit von Körperlichkeit ist nicht rein körperlich und auch nicht rein geistlich. Es ist sozusagen Mischung von den beiden. Und in diese Atom von Wahrnehmung, von Körperlichkeit, gibt es Härte, Erde, gibt es Fließen, Wasser und so weiter, gibt es Farbe, gibt es Geruch, gibt es Geschmack, und dann gibt es Oja. Oja ist die Essenz von Essen. Diese nutritive Essenz. In der nördlichen Buddhismus kommt dazu noch Klang auch, was sehr interessant ist. Das ist verbunden, ja? Wie steht jetzt die Kalapa zu Nama Rupa? Wie ist das jetzt? Ist Nama Kalapa? Kalapa heißt zusammen bunt, fast hier, wie sagt man? Bunt. Die Nama ist viele, viele, viele, viele Phänomene zusammen. Diese viele Phänomene zusammen heißen Kalapa auch. Atom ist auch viele Phänomene zusammen. Die Erde, Wasser, Feuer, Wind, Farbe, nach der buddhistischen Philosophie alle Einheiten von Körperlichkeit, wenn sie meditieren und gute Konzentration haben, versetzt sich diese Festigkeit von Körperlichkeit in Kalapas. Diese Kalapas, das sind sozusagen Einheiten von Körperlichkeit, die dann diese Bestandteile haben. Deswegen heißen sie Kalapa, bunt. Und diese Körperlichkeit, das Körperganze ist auch ein Bund. Ein Bund von vielen, vielen Sachen zusammen. Und Geist ist auch nicht ein Geist, sondern ein Bund von vielen, vielen Geistesfaktoren zusammen. Du meinst Verbund. Ein Verbund. Verbund, Kalapa. Faszia, sagt man auch. Bund. Verbund. Verbund. In dieser Verbund, sehr interessant, ist nicht sozusagen, wir haben schon darüber gesprochen, dass Härte und Gefühl von Härte lassen sich nicht trennen. In diesem Sinne, diese Kalapas sind nicht rein Materie. Das ist Missverständnis. Also unsere Erfahrung von Realität, auch wenn sie wir das auf winzige Teile von Realität uns konzentrieren, ist immer sozusagen Erfahrung von Totalität von Realität. Das heißt, von einem Verbund. Nie ist es eine getrennte, wie sagt man, getrennte Essenz. Also alles, was existiert, existiert in Kalapas. In diesem Sinne, wenn wir Atmen betrachten, betrachten wir drei Kalapas. Kalapas von Einatmen, Ausatmen, Kalapas von, die sind mit Körperlichkeit verbunden, das ist auch Kalapa, und dann Kalapa von Geist, das nicht ein Geist ist, sondern viele, viele Geistesfaktoren mit dem Geist zusammen, die ihn sozusagen gestalten. Dann diese diese Übersetzung ist dann, wird sehr, sehr trügerisch, wenn man Atmenkörper übersetzt. Es ist nur Körper, kein Atemkörper da. Und mit Körper ist dann der ganze Körper gemeint, mein ganzer Körper. Nicht nur Körper, auch Geist. Ich habe gerade jetzt erklärt. Ja. Das heißt dann Totalität. Es gibt Körper von dem Geist, es gibt Körper von dem Atmen und es gibt Körper von Körperlichkeit, die die Erfahrung von Atem möglich macht. Wenn die Körper von Körperlichkeit nicht da ist, wie können wir Körper von Atem erleben? Atem ist auch Körper, obwohl es ist Windelement. Aber Windelement kommt nie allein zustande. Es kommt immer mit Erde, mit Härte. Es kommt immer mit Wasser, mit Fließen zusammen. Es kommt immer mit Hitze oder Kälte zusammen. Deswegen ist es auch Kalapa. Es ist Verbund von Phänomenen, nie ein Phänomen. Deswegen in allen diese Ich, wir können nichts Festes, keinen Kern sehen, in dem es alles in Kalapas, in einem Ganzen kommt. Und diese Ganze ist nicht Essenz, sondern ist eine Bewegung. Ist das klar? Indem es damit es sich bewegen kann, muss es essenzlos sein. Etwas, was Essenz hat, kann sich nicht bewegen. Ist das jetzt auch, gibt es das auch in nördlichen Buddhismus, Kalapas oder? Nördlicher ist was anderes, ist Anu und Sanghata. Sanghata ist die viele Anus zusammen und Anu ist so atomare Einheit. Diese atomare Einheit nach dem nördlichen Buddhismus lässt sich nicht verteilen. Nur diese Sanghatas, was die Moleküle sind, lassen sich verteilen. Durch diese Betrachtung von Materie, das ist sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach kommt dann die tiefste buddhistische Philosophie, diese Yogacara, dass alles, was wir sehen als draußen, ist nichts anderes als die Bilder, eigene Bilder des Geistes, Ausdruck des Geistes, die Pratibimba, Reflexionen des Geistes. Nichts anderes. Äußere Welt, diese atomare Einheiten, indem sie sich nicht verteilen lassen, dann sie können nicht in Raum und Zeit entstehen. Ist das so? Indem sie nicht in Raum und Zeit entstehen können, dann ihre Realität, diese Realität von Körperlichkeit wird in Frage gestellt. Schon Sautrantika sagen, dass was wir draußen sehen, ist nur ein Abbild des Geistes. Nichts anderes. Weiße Wand, das wir sehen, und Wissen von dem weißen Wand ist ein Prozess, lässt sich nicht trennen. Was heißt das? Dass alle diese Objekte sind nichts anderes als die Eindrücke in dem Geist. Also nichts Festes. Keine Realität. Keine Realität. Keine Realität. Diese Kenntnis kommt durch Untersuchung von Körperlichkeit. In Untersuchung von Körperlichkeit kommen Sie nicht an etwas, was man feste Körperlichkeit nennen kann. Müsste dann nicht eine richtige Übersetzung heißen, ich werde einatmen und dabei alle Körper erleben? Nein. Sabbakaya Patisamvedi. Aus dem Geistkörper und dem Rupa-Körper? Ich werde einatmen und dabei den ganzen Körper erleben. So ist es. Ganzen Körper erleben, das ist dann Kommentar, das kommt nicht in Text. Ganzen Körper in der Tat heißt drei Körper. Das heißt, dass mit meiner Achtsamkeit, ich bin bewusst von dem Atmen, vom Zustand des Körpers, das mit Atmen verbunden ist, und ich bin auch bewusst von dem Geist, Zustand des Geistes, das Atmen betrachtet. Und diese drei sind Totalität von meiner Erfahrung ist zusammengesetzt. Es ist ein Prozess, nichts anderes. In diesem Prozess, dieser Prozess kann zustande kommen, nur indem die Bestandteile von diesem Prozess substanzlos ist, in Bewegung sind. Diese Bestandteile von diesem Prozess entstehen durch Bedingungen und Zusammenhänge und verschwinden, sobald sie entstehen. Nur so kann ein Prozess existieren. Sonst kann nicht Prozess existieren, damit etwas wieder entsteht, muss es erst verschwinden. Und das, was entsteht, ist nicht dasselbe, aber ist nicht auch zu trennen von dem, was da war. Deswegen, es ist nicht das Gleiche als in den vergangenen Moment, aber es ist auch nicht vollkommen unterschieden von den vergangenen Moment. Das ist da, kann man nicht von Existenz reden und kann man auch nicht von Nicht-Existenz reden. Es ist über diesen Zustand von bedingten Entstehung, das man betrachtet, auch im Atmen, ist nichts anderes als Prozess, das sich nicht mit ist, auch mit nicht ist, beschreiben lässt. Es ist Atem im nächsten Moment ist nicht dasselbe, aber es ist nicht auch anderes. Wie der kluge Demokritus hat schon gesagt, wir kommen nicht zweite Mal in selbe Fluss. Hm? Man badet nicht. Ja. Man badet niemals zweimal im gleichen Fluss. Im gleichen Fluss, ja. Und dieser Prozess von Einatmen und Ausatmen ist nichts anderes als Fluss von Körperlichkeit und Geistlichkeit, die zusammenkommen im Prozess von Atmen und das unsere sogenannte Ich ist. Namarupa, durch was ist das bedingt? Namarupa ist bedingt durch Geist. Geist ist bedingt durch Namarupa. Ja, und gegenseitig. Es kommt zusammen. Okay. So wie Henne und Ei. Der Geist kann nur hinter Namarupa laufen und Namarupa lässt sich nicht von dem Geist trennen. Geist ist Hintergrund, oder? Kann man sagen, oder Namarupa ist Hintergrund, weil Geist ist auch in Namarupa entschlossen. Nama kann man mit Geist auch ohne Geist rechnen. Beide sind da. Geist existiert, indem Geistesfaktoren existieren, und Geistesfaktoren existieren nur, indem Geist existiert. Also wir haben eine Totalität, die gleichzeitig existiert. Und diese Totalität ist ein Prozess. Dieser ein Prozess in der Agama-Tradition, die bedingte Entstehung wird durch Karma erklärt. Karma durch Ignoranz. Karma ist Sankaras. Akkumulation von Sankaras ist Karma. Aber im späteren Buddhismus ist ganz anderes. Die bedingte Entstehung in Yogacara-Philosophie ist nur Geist. Geist ist einzige Realität. Karma ist auch nichts anderes als diese heilsame und unheilsame Zustände des Geistes. Karma erzeugt heilsame und unheilsame Zustände des Geistes aufgrund von Gefühl, ne? Und Wahrnehmung. Und wieder Gefühl erzeugt heilsame oder unheilsame karmische Tätigkeiten. So kommt das Ganze zusammen in der Tat. Es ist nicht, dass ein ist der erste, zweite kommt später. In manchen Fällen es kann so passieren, aber es auch passiert alles zusammen. Nur so kann man diese Komplexität von Ichlosigkeit, von allen Phänomenen, die durch bedingte Entstehung vermittelt ist, verstehen. Alles ist Totalität. Alles erscheint zusammen. Aber wir trennen das, damit wir diese Totalität verstehen. Diese Karma kommt auch durch Gefühl, Gefühl kommt durch Karma. Die sind ein Prozess. Ja, wo sind die Triebe in dieser bedingten Entstehungskette? Sind die auch ein Faktor? Das sind die Sankaras. Was ist Sankaras? Tätigkeiten. Wovon kommen Tätigkeiten? Durch Unwissen. Unwissen erzeugt Samskaras. Aber die Triebe sind gleich Sankara. Die Triebe sind die Unwissen und Klesas. Hm? Daseinstrieb und Sinn. Das kommt immer zusammen. Und Karma, Unwissen und Tanha, Begierde und Anhaften ist ein Prozess. Wenn es Anhaften gibt, gibt es auch Ablehnung. Die kommen wodurch? Durch Ignoranz und durch Karma. Aber wir sprechen nicht jetzt Philosophie, wir wollen verstehen. Es hilft Philosophie, aber wir wollen konkret verstehen, was da geschrieben wird. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Ganzen Körper dann heißt drei Körper. Und wo orientiert sich der Übende? Er orientiert sich an dem Berührungspunkt. Dann diese Übungen haben vier Schritte. Erster Schritt haben wir schon geschrieben. Haben wir schon nicht geschrieben, sondern erklärt. Zählen. Durch Zählen bleibt der Meditierende bei dem Objekt. Dann nach dem Zählen kommt Anugamana, folgen, verfolgen, indem der Meditierende sich jeden langen oder kurzen Einatmen oder Ausatmen zu sich merkt an Anapana Nimitta, an Berührung Stelle von Einatmen und Ausatmen. Obwohl Berührungsstelle, Einatmen und Ausatmen, wie Patisambhida Maga sagt, können nicht mit einem Geist unterschieden werden. Der Meditierende lernt sie sehen als ein Prozess. Dann er sieht an der Stelle, nur wenn er sieht, so die Theorie von Visuddhimagga, nur wenn er sieht den ganzen langen oder kurzen Zug von Einatmen oder Ausatmen an der Berührungsstelle, kommt er tief in diesen Prozess von Verfeinerung von dem Atmen. Da entsteht diese Samatha Nimitta in diesem Zustand. Von Folgen von den Atmen an der Berührungsstelle. In der südlichen Tradition, in Visuddhimagga, finden wir vier Schritte von der Übung. Atmen, verfolgen und berühren. In der nördlichen Tradition, Abhidharma Kosha, keine Erwähnung von Berührung. Verfolgen heißt dann, wir haben schon erklärt, Atem im ganzen Körper. Dann diese Beruhigung, dann kommt in diesem Abschnitt von Zwischenatmen. Das ist die Besonderheit von der nördlichen Tradition. Jetzt in der südlichen Tradition, diese vierte Übung erübt sich, ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen, erübt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Gestaltung des Körpers ist nichts anderes als Atmen, einatmen und ausatmen. Weil durch Einatmen und Ausatmen wird der Körper gestaltet, wird der Körper hält so zusammen. Wenn Einatmen und Ausatmen nicht in den Körper geht, bricht er zusammen einfach. Jetzt, nach der südlichen Tradition, kommt diese, in diese Phase dann der Meditierende, indem er bleibt die ganze Zeit bei der Berührung von Einatmen und Ausatmen, wird er imstande sein, diese Shamatha Nimitta, was wir schon gesagt haben, zu erzeugen. Shamatha Nimitta ist das, diese reflexive Bild, Geistbild von den Atmen, Atem. Geistbild von den Atmen erscheint und wenn es verfeinert wird, erscheint es als Licht oder Farbe. Und wenn es diese Licht oder Farbe sich stabilisiert hat, dann kann der meditierende Atem vergessen und er versenkt sich in diese Phänomen. Das ist dann Tapana. Tapana heißt platzieren. Oder wie sagt man auf Deutsch platzieren? Platz nehmen. Das ist schon richtig. Ja, platzieren. Er platziert den Geist an den Objekt. Das heißt, er vereinigt sich mit dem Objekt. Mit dem verfeinten Objekt hier. Mit dem Atmen, in dem es sich immer bewegt, er kann sich nicht, aber er kann sich mit dem Bild von dem Atmen vereinigen. Der bewegt sich nicht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und wie wird es gemacht? Nach den Kommentaren, die da kommen, vier Faktoren ins Spiel. Erst ist Abhoga, Abhujita. Wenn Sie sich mit Yoga beschäftigen, dann später die Yoga-Bücher studieren möchten, diese Abhoga ist ein Schlüssel, Termin für Buddhismus, auch für Yoga. Abhoga heißt, wie kann man am besten Abhoga, Abhujita, diese Initial, auf Englisch überzeugen Sie, Initial Concern with the Breath. Wie wird man das am besten? Grundlegender Zweifel. Das ist dann diese Abhoga heißt, Bhuj heißt erfahren eigentlich, genießen. Das heißt, dass man sich völlig dem Meditationobjekt widmet. Auseinandersetzung, anfängliche Auseinandersetzung. Das ist eine gute Übersetzung. Ja. Hast du das gefunden? Ja. Okay. Dann Samanahara, diese Eifer von anfänglichen Auseinandersetzung wird kontinuell. Dann wird es Samanahara. Der Geist bewegt sich nicht von dem Objekt, er verneint, Subjekt und Objekt vereinen sich in diesem Prozess. Hm? Prozess. Prozess. Das ist Samanahara. Wegen Abhoga wird dann Objekt und Geist kommen zusammen. Sam heißt zusammen. Anahara, bringen zusammen. Bringen zusammen Objekt und das heißt hier dieses verfeinte Bild von Atem mit dem Geist verschmelzen in eine Erfahrung. Geist und dieses geistliche Bild von Atmen lassen sich nicht trennen. Dadurch kommt es zu Versenkung. Im Zustand von Versenkung der Geist sozusagen, als ob sich gar nicht bewegt. In der Tat, wenn man später überprüft, es bewegt sich, aber man sieht es nicht einfach. Warum man sieht es nicht? Weil die Samanahara, die Subjekt und Objekt kommen, schmelzen zusammen. Hm? Dann, nächster Faktor ist Manasikara, im Geiste machen. Das heißt, dass diese Verschmelzung wird immer kontinuierlich im Geiste gemacht. Und dann Pachavekana, das wird dann auch untersucht. Der Geist sieht das auch sehr klar, dass es zustande gekommen ist. Durch diese vier Faktoren dann kommt zustande, dass die Gestaltung des Körpers, Atem, sich vollkommen beruhigt hat und er bleibt sitzen bei dem Objekt, er vereinigt sich mit dem Objekt. Das ist dann Platzieren. In diesem Zustand dann erfährt man etwas, was in Abhidharma Kosha genannt wird, ist etwas Ähnliches wie Nirvana, aber nicht Nirvana. Ähnliches wie in Nirvana, in dem Sinne, dass der Geist bleibt im Zustand von Gleichmut und Reinheit. Es gibt keinen Zustand von Dhyana ohne Gleichmut. Hm? Gleichmut ist die Voraussetzung von Dhyana. Wie kann man Gleichmut haben? Nur indem diese Klarheit und Entspannung kontinuierlich werden. Dann kann man loslassen. Wenn man loslässt, dann der Geist fließt spontan mit dem Objekt. Er braucht nicht zusätzliche Anstrengung, aber er wird auch nicht senken, indem er Trägheit erfährt. Das heißt, er ist im Zustand von nicht Abhoga und auch nicht Anabhoga. Das ist Zustand von Samadhi. Sehr schwer zu erklären, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig in Yoga. Wenn Sie dann lesen die Kommentare zu Patanjali Sutra, sehr ausführliche Erklärung von diesem Abhoga-Anabhoga-Prozess. Besonders in den Schriften von Vachaspati Mishra, wenn Sie sich über Yoga interessieren, Vedanta, dieser Prozess, genauso wie im nördlichen Buddhismus von tiefen Samadhi, wird dieser Komplex von Abhoga. Dann Wow, die Zeit ist schon... morgen dann kommen wir wieder zurück, letztes Mal zum Atmen und erklären wir ein bisschen noch, wie man sich mit verschiedenen Methoden helfen kann, damit die Gedanken weggehen und der Geist sich verfeinert. Und die Zwischenatmen. Diese Zwischenatmen ist auch sehr nützlich. Sie können versuchen, aber das Beste ist, wenn Sie, indem Sie mit einer Methode versuchen, können Sie, aber bei einer Methode bleiben. Dann diese andere Methode, die Fortschritte sind ein bisschen anderes. Trotzdem, indem Sie erleben diese Zwischenatmen, werden Sie auch feinere Atmen erleben können, werden Sie erleben auch diese ganzen Körper so wie Reife, die sich ausdehnt und wieder. Und diese Erfahrung ist sehr, sehr nützlich für Verfeinerung des Geistes. Und für diesen Zustand, dass hier erklärt wird, dass die, die Gedanken, die hin und her laufen, die mit Haushaltleben, auf Haushaltleben beruhen, weggehen. Und damit sie weggehen, wird der Geist innerlich befestigt, zur Ruhe gebracht, Einheit gebracht und konzentriert. Diese Schrift Kaya Gata Sati Sutta besonders betont diesen Aspekt von Satipatthana, dass der Geist sich erfährt Totalität und innerlich sich sammelt. Bande, kannst du bitte nochmal den dritten und vierten Punkt, Faktor kurz sagen? Bitte? Ob du bitte nochmal den dritten und vierten Faktor kurz... Manasikara. In der in Geiste machen oder Aufmerksamkeit auf diese Phänomen von Samanahara, von diese Schmelzen. Schmelzen. Und dann Pachavekana. Pachavekana heißt diese Untersuchung von diesem Prozess. Man wird, man weiß genau, wie es zustande gekommen ist und wie es bleibt. Wie Visuddhimagga erklärt, der gute Yogi soll wie ein guter Koch sein. Wenn er ein gutes Mahl gekocht hat, er muss sich genau merken, welche Gewürze er da gemischt hat, was, wie viel Salz er gegeben hat, wie viel Öl, was sind die, die Ingredienten. Dann jedes Mal kann man einfach spitze Lasagne kochen. Und alle Gäste werden begeistert. Wenn dieses Vorgang von Samadhi einmal passiert, man wird sehr begeistert, dann geht das weg und man sucht das, es natürlich kommt nicht. Das heißt, dass er hat nicht nach dieser Einweisung gearbeitet hat und er hat nicht mit Wissensklarheit gearbeitet. Und dann kommt es nicht zurück. Je mehr er das sucht, desto weniger hat Chancen, dass es wiederkommt. Muss man die Unreinheiten des Geistes muss man mit Wissensklarheit beseitigen. Und Wissensklarheit ist, dass man diesen Prozess sehr klar versteht, dass man ihn immer, immer wieder zustande bringt. Und diese Erfahrung dann von wahren Sammlung, wenn es so erlebt wird, geht nie weg. Immer wenn man sich daran erinnern möchte, gleich ist er in Samadhi. Das ist dann, heißt, dass er das mit Wissensklarheit und Achtsamkeit erlebt hat. Er kann das nicht mehr verlieren. Dann diese Karma von Sammlung ist so schwere Karma auf der heilsamen Seite, genauso wie Taten von einem eigenen Eltern oder Lehrer oder so ist sehr starke Karma, dass man auch im nächsten Leben nicht vergessen kann und wird davon immer Folgen tragen müssen. Genauso diese tiefe Erlebnis von Samadhi ist so tiefe Karma, dass man dann mit sich immer trägt. Deswegen wird es geschrieben, wie Sie da sehen in der Teil, was mit Jhanas Erklärung, muss man das sehr, sehr tief erleben, nicht nur oberflächlich. Und Schlüssel dafür ist, dass man so arbeitet mit Wissensklarheit und mit vollem Verständnis von dem Prozess. Okay, dann ich weiß nicht, ob wir alle Fragen beantworten können. Bemühen wir uns einige. Eine Frage zum Karma. Wenn zwei Betrunkene Auto fahren und einer überfährt einen Fußgänger, der andere nicht. Keiner hatte die Absicht, jemanden zu überfahren. Machen beide trotzdem schlechte Karma oder nur der eine überfahren hat oder keiner? Beide machen schlechte Karma. Sie den Geist zu dumm machen, ist sehr schlechte Karma. Das fängt damit an. Es wird gesagt, wenn man Weisheit hat und macht schlechte Karma, so wie wenn man in großem Gefäß ein bisschen Salz tut, dann dieser Salzgeschmack wird nicht so deutlich. Aber wenn man keine Weisheit hat, auch wenn man macht kleine unheilsame Tat, das ist so, wie wenn man Salz in klein bisschen Wasser tut, es wird vollkommen salzig. Deswegen, wenn Sie dumm sind, das ist also sehr schlechte Karma. Wenn Sie in diesem dummen Zustand noch jemanden töten, dann das ist natürlich sehr, sehr schlechte Karma. Im Gegenteil dazu, sogar der Bodhisattva hat jemanden getötet, damit er andere 500 Kaufleute rettet. Solche Tat, wenn er mit Weisheit, obwohl es unheilsame Tat ist, kann auch natürlich gute Folgen haben, aber das kann nur schlechte Folgen haben, keine gute Folge. Und beide sind dumm einfach. Und dumm ist die sehr, sehr schlimmste Karma. Was bedeuten immer die Verdickungen auf den Köpfen der Buddha-Statuen? Diese, meinen Sie? Da, mit dem. Das? Ja. Ja, das ist die Asketen in Indien, die immer machen Jata. Wie sagt man Jata? Ein Dutt. Dutt. Aus den Haaren. Außerdem, es konnte auch symbolisieren diese direkte Berührung mit Totalität, dass die erleuchtete Wesen erleben. Weil diese Brahma-Dwara ist auch da. Der Buddha lehrt, dass jedes Phänomen karmisch bedingt ist. Viel Interesse für Karma. Ob es Mensch morgen, ob ein Mensch morgen arm oder reich, gesund oder kranke, hässlich oder schön, erfolgreich oder nicht ist, all jenes entscheidet er heute. Das verstehe ich nicht. Das ist eine Belehrung oder ist das? Sie entscheiden heute, ob sie gesund oder krank sind, und das verstehe ich nicht. Was ist damit gemeint? Wie kann man heute entscheiden, ob man gesund oder krank oder hässlich oder schön ist? Man kann das heute entscheiden. Niemand, wenn man entscheiden könnte, wie Körperlichkeit aussehen wird, dann eben dann wäre gar kein Leiden geben. Eben indem man nicht entscheiden kann, ob man wie man sein möchte, deswegen gibt es Leiden. Das ist ein Missverständnis von Karma. Man kann nicht entscheiden. Wir haben nicht entschieden, in welchem Körper wir geboren sind. Wir haben nicht entschieden, in welchem Geist wir geboren sind. Wenn wir entscheiden könnten, wir würden nicht in diesem Körper erscheinen. Bestimmt. Wir haben einen charismatischen Multimillionär, der alles im Leben geschafft hat, was er sich wünscht, hörte jedoch nie etwas von Buddhismus. Dann haben wir ein armes Waisenkind in den Bergen des Himalaya, das nicht mal weiß, was Geld bedeutet, aber sie praktiziert täglich die Lehren des Erleuchteten. Grob, wer hat nun mehr Glück? Glück nach der buddhistischen Lehre kommt von dem Geist. Und Glück ist etwas, was sich nicht mit es ist nicht alles ist durch Karma geschaffen. Viele Sachen sind nicht durch Karma geschaffen. Einige sind durch Karma geschaffen, einige eben nicht. Deswegen jemand, der reich ist, leidet an Geist. Jemand, der arm ist, braucht nicht an Geist zu leiden. Er leidet an anderen Sachen. Aber glücklicher ist der jemand, der nicht an Geist leidet. Und Ziel von Buddhismus ist, dass die Menschen nicht an Geist leiden. An Körper leiden alle. Der Reiche, auch der Arme. Niemand kann körperliche Leiden vermeiden. Aber der Buddhismus behauptet, es ist möglich, geistliche Leiden zu beseitigen. Und das, dafür ist der Dharma da. Und wahre Glück, so glauben die Buddhisten, kommt aus Dharma, nicht aus Reichtum. kann jeder Mensch erwachen, auch wenn er nicht an Buddhismus glaubt, natürlich kann. Zum Beispiel durch gute Taten. Durch gute Taten niemand kam zur Erleuchtung. Man muss außer guten Taten noch viel mehr machen, damit man zur Erleuchtung kommt. Gute Taten ohne Weisheit haben keine Kraft, Erleuchtung zustande zu bringen. Nur die gute Taten, die mit Weisheit verbunden sind, sind Hilfe für Erleuchtung. Die gute Taten ohne Weisheit sind keine Hilfe für Erleuchtung. Überhaupt nicht. Man kann vielleicht in besseren Zuständen geboren werden, aber das ist nicht das Ziel von Buddhismus. Man wird reich, aber Reichtum ist nicht das wahre Glück. Bante, habe ich gestern beim Vortrag das Thema Zählen bezüglich Geist platzieren beziehungsweise an Objekt halten nicht erkannt oder verstanden? Oder sprechen Sie erst noch darüber? Da habe ich das klar erklärt, klarer erklärt heute? Hoffe ich ja. Oh, das ist lang. Bei mir ist starker Speichelfluss gegeben, obwohl ich gar keinen Speichelfluss, keinen Fisch esse. Ist das mit Speichelfluss verbunden? Vor allem, wenn ich die Zunge locker zwischen Ober- und Unterkiefer halte. Dies lässt zeitweise einen häufigen Schluchreflex aus, was natürlich das Bemühen um Achtsamkeit stört. Wenn ich die Zunge nahezu eingeklemmt zwischen Oka und Uka halte, Oberkiefer und Unterkiefer halte und die Zungenspitze gegen die untere Zahnreihe drücke, ist es wesentlich günstiger. Doch sollte sich nicht vorteilhafter mittig gleich der Wirbelsäule liegen. Wichtig ist natürlich, wenn diese Sachen in der Meditation kommen, ich habe das auch in den Interviews erklärt, wenn man meditiert, man allmählich sammelt Konzentration. Wenn Konzentration sich sammelt, was immer wird Objekt von Konzentration, das wird zu klarem Objekt. Wenn man sich mit Speichel beschäftigt, dann klein bisschen Speichel wird große Speichel. Und immer fließen. Wenn man sich mit den Schmerzen beschäftigt, kleine Schmerzen werden große Schmerzen. Wenn man Hitze im Körper hat und sich mit Hitze beschäftigt, indem man Konzentration hat, kleine Hitze wird große Hitze. Er kann dann schweißen, wenn man sich, draußen diese Gülen von den Tieren widmet. Man wird dann springen können. Es wird so laut, dass er es nicht vertragen kann. Das ist diese Kraft von Konzentration. Als ob man etwas mit Mikroskop oder Lupe, mit Mikroskop eine Lause wird. Bitte beschäftigen Sie sich mit Meditationsobjekt und alle Probleme gehen weg. Aber wenn man sich mit Speichern beschäftigt, wird es nicht große Weisheit bringen. Einfach die Zunge auf eine auf obere Kiefer halten und nicht sich damit beschäftigen, dann alles geht weg. Liebe Bhante, habe ich richtig verstanden, dass die Hindernisse Geistesobjekte sind? Die Hindernisse sind Faktoren des Geistes, nicht Geistesobjekte. Und Faktoren des Geistes haben natürlich auch mit, in dem alles ist, wir haben das besonders betont, bedingte Entstehung, die haben auch mit den Objekten zu tun. Aber Hindernisse sind nur Faktoren. Faktoren des Geistes, die den Geist formen. Geist existiert nicht ohne Geistesfaktoren. Geistesfaktoren sind Inhalt des Geistes. Geist selbst hat keinen Inhalt. Die Geistesfaktoren geben dem Geist Inhalt. Wenn es Hindernisse sind, dann ist es unheilsamer Geist. Wenn Hindernisse beseitigt sind, dann ist es heilsamer Geist. Dann Gegenteil von den Hindernissen sind die heilsamen Faktoren des Geistes. Wie wichtig ist ein entspannter Körper für die Meditation? Die entspannte Körper ist, ohne entspannten Körper kann man nicht Meditation üben. Sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, je tiefer sich der Körper entspannen kann, desto leichter wird es sein, sich in tiefer Zustand von Meditation kommen. Der Meditierende, eben Meditation ist ja dafür, dass man auch im Zustand von Schmerzen, im Zustand von Krankheit sich entspannen kann. Dafür ist ja Meditation. Liebe Bhante, können Sie uns vielleicht etwas zu den Kasinas und den anderen 30 Meditationsobjekten erzählen? Heute? Die übrigen, die wir gerade studieren, gehören dazu, oder? Die gehören dazu. Einigermaßen, aber die sind nicht alle in den 40 Übungen erwähnt, nicht direkt. Aber wir haben leider keine Zeit. Sie können, wenn Sie sich interessieren, dann es gibt deutsche Übersetzungen von Visuddhimagga. Da werden Sie alle diese 40 Objekte werden ausführlich erklärt. Liebe Bante, oft nach der Gehmeditation sehe ich 2b. Was ist 2b? Michael, bitte helfe. Eine Landschaft oder eine. Sehe ich zum Beispiel eine Landschaft oder ein Auto? Ja, so könnte gut Auto sein. Der Geist bildet sich aber für ein paar Sekunden keine Geschichte dazu. Benährtet nicht, was ist? Benennt es nicht. Er benennt es. Es ist einfach nur sehen. Kein Name für die Dinge. Ist das mit den Bahya Sutta gemeint? Es ist gar nicht mit Bahya Sutta gemeint. Sehe ich zum Beispiel eine Landschaft oder eine. Moment, wenn Gehe-Meditation, soll man sich an Gehe-Meditation konzentrieren, nicht an Landschaft. wenn Sie sich an Gehen konzentrieren, dann gibt es nur Gehen da. Dann sind Sie in der Meditation, aber wenn Sie nach der Meditation, okay. Wenn nach der Meditation ich sehe Landschaft oder ein Auto, Geist bildet sich ein paar Sekunden, keine Geschichte dazu. Ja, wenn es mit Wissensklarheit verbunden ist und mit Achtsamkeit, dann ist es, was gemeint ist. Einfach Farbe, einfach Gestalt, einfach Geräusche, dann man beschäftigt sich nicht damit und der Geist bleibt wach. Dann ist es, was in Bahya Sutta gemeint ist. Man bleibt mit dem leeren Geist in jetzt, ewige Jetzt. Das ist, was der Bahya auch dann erfahren hat und ist dadurch zur Klarheit gekommen. Aber wir kommen zur Klarheit nicht so schnell, indem wir ob es einen kleinen Moment dauert, das wird nicht die Kraft haben, die ganze die Transformation von Wahrnehmen durchzubringen. Nur wenn es kontinuell dauert, dann wird es diese Kraft haben. Deswegen muss man üben, bis alles leer wird. Warum alles leer wird? Weil diese rein Sinnenerfahrungen beschäftigen sich nicht mit Vergangenheit. Vergangenheit kommt durch Geistesbewusstsein. Und wenn Geistesbewusstsein nicht sich bindet mit vergangenen Erfahrungen, dann kommen eben die Gedanken nicht zustande. Die Gedanken kommen durch Verbindung mit vergangenen Erfahrungen, die in unserem Bewusstsein gespeichert sind, nicht wahr? dann wir verlassen unsere ewige Jetzt und beschäftigen sich mit Vorstellungen von den Dingen, die in uns gespeichert sind. Und dann wir projektieren diese Dinge an die Realität. Also so wie Bahia zur Klarheit zu kommen, ist gar nicht so leicht. Man muss konsequent arbeiten. Und alle diese Übungen, die hier beschreibt sind, sind eine Reihe. Man muss konsequent daran arbeiten, damit man diesen Zustand von leeren Geist, der nicht eigene Fantasien folgt, zu kommen. Dann dieser Zustand bleibt. Wenn dieser Zustand bleibt, dann die Gefühle leeren sich auch. Das ist der Zustand von einem erleuchteten Wesen. Er hat Gefühle, er ist nicht ohne Gefühle, aber die Gefühle sind leer. Indem die Gefühle leer sind, Geist ist leer auch. Indem Geist leer ist, auch die Geistobjekte werden leer. Also die wenn man so übt, dann der Mara, der gute Mara hat keine Chance, in Geist einzudringen. Also wir haben jetzt keine Zeit für Metameditation, wir machen das im Bett. Und was wir noch machen sollen und immer lernen, das zu machen, wir übertragen Verdienst für alle Wesen, mögen alle Wesen auch diese zur Klarheit kommen, indem wir uns mit Buddhismus beschäftigen, sollen wir mehr und mehr klar darüber werden, dass unser Geist und der Geist von allen Wesen sich nicht trennen lässt. Aka, Satta, Chabumatha, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang, Anumoditwa, Chiramrakantu, Lokasasanang. Aka, Satta, Chabumatha, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang anumoditwa chiramrakantu desanam. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditwa chiramrakantu tumamparam. Sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalam rakantu sabadevata sababudhanubhaven sabadhamanubhaven Sabasanganubhaven, Sada, Soti, Bhavantute, Devu, Vasatukalen, Sasasampati Hotucha, Pito, Bhavatu Lokocha, Raja, Bhavatu Dhammiko. Sadhu, Sadhu, Sadhu, Sadhu.